Dank der Fürsorgen der Partei der Arbeit Koreas verbrachten die Wissenschaftler, Techniker, Arbeiter und Funktionäre, die zum erfolgreichen Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstrecke-Rakete Fassung 10 beitrugen, vom 25. bis 29. Juni in Pyongyang schöne Stunden. Am 25. Juni wurden sie von zahlreichen Pyongyangern herzlich empfangen. Sie besuchten den Sonnenpalast Gumsusan, die heilige Stätte von Juche, wo Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il mit den Antlitzen zu ihren Lebzeiten aufbewahrt sind und erwiesen ihnen Hochachtung. Sie besichtigten die historische revolutionäre Gedenkstätte Pyeongchon und den Palast der Wissenschaft und Technologie, erholten sich im Vergnügungspark des Volkes Nungna, dem Delfinarium Nungna und dem Wasserpark Munsu und sahen sich die Revolutionsoper »Ich sehe den Sieg der Revolution« und das akrobatische Varieté des staatlichen Zirkusensembles an. Sie nahmen an einem feierlichen Bankett teil und bekamen wohltätige Geburtstagstafeln. Überall wurden sie herzlich beglückwünscht und begrüßt. Nach ihrem schönen Aufenthalt in Pyongyang kehrten sie am 29. Juni in die Heimat zurück.